طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Das neue Kapitel heißt Kitab al-Salah, das Buch über das Gebet, über das Gebetsbuch. Und die Tatsache, dass man beim Fiqh ein extra Kapitel dem Gebet widmet, weist auf die Gewaltigkeit und die hohe Stellung dieses Gottesdienstes hin. Und dieses Gebetsbuch oder dieses Gebet hat einige Vorzüglichkeiten. Nicht zu guter Letzt hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet zur Pflicht gemacht, als sein Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gereist ist, zu über dem siebten Himmel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Pflicht, die einzige Pflicht, die er dem Propheten auferlegt hat, bei der er direkt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Und das ist nicht der Fall gewesen bei gar keinem einzigen anderen Gottesdienst. Und was Gebet bedeutet und so weiter und so fort, werden wir noch gleich im Einzelnen sehen. Aber eine Thematik, die man ansprechen kann und die nennenswert ist, die Fragestellung: Ist der Kafir, der Ungläubige, angesprochen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auffordert, ihm zu dienen? Oder ist der Kafir angesprochen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auffordert, ihn anzubeten und Zakat zu entrichten und zu fasten und alles andere? Oder sind dadurch nur die gläubigen Menschen gemeint? Und werden die ungläubigen Menschen nur allgemein aufgerufen, den Islam anzunehmen? Das ist die Frage. Auf der einen Seite, werden die Ungläubigen durch die detaillierten Vorschriften in unserer Scharia angesprochen oder werden sie nicht durch diese Sachen angesprochen? Und was für eine Auswirkung hat diese Thematik für Sie oder für uns? Erstmal, die Antwort ist, die richtigere Ansicht ist, dafür gibt es zahlreiche Belege, dass die Kuffar auch angesprochen werden durch die detaillierten Vorschriften unserer Scharia. Das heißt, wenn angeordnet wird zu beten, dann müssen sie auch beten. Wenn angeboten wird zu fasten, müssen sie auch fasten. Wenn angeboten wird Zakat zu trichten, müssen sie auch Zakat trichten und so weiter und so fort. Und die Beweise dafür sind unter anderem die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Ma salakakum fi saqar, was hat euch in Saqar hineingebracht? Saqar ist einer der Namen der Hölle. Qalu lam nakum minal musallin, sie sagten, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Und das weist darauf hin, dass sie nicht in den Islam nicht nur angenommen haben, sondern dass sie auch ihre Gebete nicht verrichtet haben. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Muddathir, Verse 41 bis 43. Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala, oder ein Beweis, und dafür gibt es noch andere Beweise, ja. Aber die Sache ist so, dass die Ungläubigen von ihnen es von uns nicht gefordert wird. Das heißt, wir sagen ihnen nicht, betet. Wir sagen ihnen zu ihnen nicht, betet. Sondern wir fordern sie zum Islam allgemein auf. Und der Beweis dafür ist, denn dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Nichts anderes hat sie daran gehindert, dass Allah von ihnen ihre Spenden annimmt, außer dass sie Allah gegenüber ungläubig gewesen sind. Also das bedeutet, wenn wir sie auffordern würden, Zakat zu bezahlen, und sie bezahlten es, dann würde Allah es doch nicht von ihnen annehmen. Und insofern würden wir von ihnen nicht das verlangen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala verlangt es von ihnen. Des Weiteren müssen die Ungläubigen, wenn sie den Islam annehmen, ihre Gebete nicht nachholen und die Gottesdienste nicht nachholen, wenn sie den Islam angenommen haben. Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Sagt zu den Ungläubigen, wenn sie aufhören, dann wird ihnen das vergeben, was sie bereits getan haben. Das heißt, sie werden nach nichts belangt von den Sachen, die sie früher in den nicht-islamischen Zustand getan haben. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-Islamu yahdimu ma qablah. Der Islam zerstört alles, was vorher gewesen ist, oder macht alles platt, was vorher gewesen ist, und so sind alle Sünden ausgelöscht, wenn man den Islam mit der Hadith ist bei Muslim. Und die Frage ist nochmal jetzt, was für eine Auswirkung hat das? Das habe ich schon erwähnt, indirekt durch den ersten Vers. Diese Thematik hat folgende Auswirkung, und zwar nicht im Diesseits, aber im Jenseits. Das heißt, der Ungläubige wird im Jenseits nicht nur dafür bestraft werden, dass er kein Muslim gewesen ist, sondern er wird auch zur Rechenschaft gezogen werden dafür, dass er nicht gebetet hat und nicht gefastet hat und nicht Zakat gezahlt hat und andere Pflichten nicht erledigt hat und seine Hajj nicht verrichtet hat und viele andere Pflichten. Das heißt, für jede einzelne Pflicht, die er nicht verrichtet hat, wird er zur Rechenschaft gezogen und nicht nur einfach nur dafür, dass er ungläubig gewesen ist. Und es gibt auch einen logischen Beweis dafür. Ein logischer Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den gläubigen Menschen, wenn er will, zur Rechenschaft zieht für eine Sache, die er nicht getan hat. Angenommen, der gläubige Mensch hat Zakat nicht bezahlt, ihm ist angedroht worden am Tag der Auferstehung, dass Allah ihn bestraft dafür. Tayyib, wenn das mit dem Gläubigen passiert, warum sollte das nicht mit dem Ungläubigen passieren? Das heißt, erst recht der Ungläubige sollte für alles bestraft werden, was er nicht getan hat, wenn schon der Gläubige dafür vielleicht zur Rechenschaft gezogen wird. Tayyib, dann ist auch der Beweis, ein weiterer Beweis dafür, für diese Ansicht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala folgendes gesagt hat: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا. Es besteht keine Sünde für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Bezug auf das, was sie an Speise zu sich genommen haben. Es besteht keine Sünde für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Bezug auf das, was sie an Speise zu sich genommen haben. Das Verständnis, umgekehrte Verständnis dieses Verses ist, dass diejenigen, die ungläubig sind und schlechte Werke tun, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen für das, was sie gegessen haben. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Das heißt, sprich, wer hat den Schmuck, den Allah für seine Diener herausgeholt hat, also aus der Erde, und das Gute an der Versorgung, wer hat das verboten? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sprich, es ist für die Gläubigen in diesem Leben. Und am Tag der Auferstehung wird es für sie ganz alleine sein. Sprich, es ist für die Gläubigen in diesem Leben und am Tag der Auferstehung ist es für sie ganz alleine. Ein Beweis dafür, dass alle Ni'am, die Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Verfügung gestellt hat, in Wirklichkeit nur die Gläubigen verwenden dürfen in diesem Leben. Und es verwenden sie allerdings auch die Ungläubigen zu Unrecht und aus Ungerechtigkeit verwenden sie und dafür werden sie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala die ganzen Ni'am nur den gläubigen Menschen zur Verfügung stellen. Und Allah gebührt alles Lob. Und dieser Vers ist Vers 32 von Surat Al-A'raf. Das erste Kapitel oder Unterkapitel, mit dem sich das Gebet beschäftigt, ist erstens, werden wir heute erwähnen, inshallah, die Tatsache, der Beweis dafür, dass das Gebet Pflicht ist. Und was damit zusammenhängt und was das Urteil über denjenigen, der seine Gebete nicht verrichtet. Erstens einmal, das Gebet, wie wir wissen, ist der wichtigste Glaubenspfeiler, der wichtigste Rücken der fünf Arkane des Islam, nach natürlich dem Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, durch das man in den Islam eintritt, die Shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, und danach ist man zum Gebet angehalten. Und dieses Gebet an sich beinhaltet obwohl es an sich ein Gottesdienst ist, aber beinhaltet eine zahlreiche Anzahl von anderen Gottesdiensten. Zu ihnen gehört das Wichtige, dass man Allah subhanahu wa ta'ala seiner gedenkt, Dhikr, dass man sein Buch, das er herabgesandt hat, seine Worte liest, dass man für ihn steht, und zwar vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, dass man sich für ihn verbeugt, dass man sich für ihn niederwirft, dass man ihn um etwas bittet, ihn anruft, und dass man ihn lobpreist, und dass man ihn als den Größten verherrlicht. Und es ist also der gewaltigste Gottesdienst, der mit dem Körper, mit körperlichen Bewegungen zusammenhängt. Also zum Beispiel, es gibt auch die Hajj. Hajj ist auch eine Sache, die mit dem Körper tun musst. Ja? Tawaf genauso, Sa'i genauso. Aber das Gebet ist das gewaltigste überhaupt. Und es gibt keine Scharia, dessen Gesandter aufgefordert worden ist, seiner Gemeinde zum Gebet anzuhalten. Also das Gebet war Pflicht, schon immer Pflicht gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, hat es in Laylat al-Isra'i wal-Mi'raj, oder Laylat al-Mi'raj, besser gesagt, Isra ist ja diese Nachtreise von Mekka nach Jerusalem, und Isra ist dann, natürlich al-Mi'raj, ist dann diese Himmelsfahrt von Jerusalem zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Nacht wurde das Gebet zur Pflicht gemacht. Und die Geschichte ist bekannt und kann man nachlesen. Und über die Vorzüglichkeit und über die Pflicht des Gebetes, des Salah, gibt es viele Hadithe. Und somit wissen wir, dass das Gebet ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Ein unbedingter Bestandteil der Religion. Und das ist eine Übersetzung. Eine Übersetzung, so übersetze ich den folgenden Ausdruck im Arabischen: Ma'lumah min ad-din bid-darura. Ein unbedingter Bestandteil der Religion. Und das bedeutet, wenn man das sagt im Fiqh, dann bedeutet es, dass wer es leugnet, ist kein Muslim. Wer es leugnet, und da gibt es viele Sachen zwischen der Scharia. Wer sie leugnet, ist kein Muslim. Ja, wer leugnet zum Beispiel, dass es Gebete gibt, das ist kein Muslim. Oder jemand, der leugnet, dass es Fasten gibt im Islam, dass man fasten muss im Ramadan, ist kein Muslim. Oder jemand, der leugnet, dass eine Frau kein Hijab tragen muss, das ist kein Muslim. Es gibt viele Dinge, die sind Bestandteil der Religion. Unbedingt Bestandteil. Das weiß jeder, ob er gelehrt ist oder nicht gelehrt ist. Und offenkundig nachlesbar im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Na. Und deswegen, unter Übereinkunft der Muslime, wer das leugnet, das Gebet, die Pflicht der Gebet, nicht das Gebet, sondern das Gebet sowieso. Aber die Pflicht des Gebetes, dieser fünf Gebete, wird unter Übereinkunft der muslimischen Gelehrten vor Gericht gestellt, und man fordert ihm auf, von dieser Sünde abzulassen, und wenn nicht, wird er hingerichtet. Und das Gebet in der arabischen Sprache bedeutet Ad-Dua. Aufgrund der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala in Surah Tawbah, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مَخْ صَلَى فِي زِي. Mach Salah für sie bedeutet mach Dua für sie. Ud'u lah. Und ursprünglich gesehen, Musalli, derjenige, der Salah macht, Musalli ist beim Wettrennen von Kamelen oder Pferden der Zweite gewesen. Der Zweite. Der Erste war der Sieger dann, natürlich, ja. Der Zweite war derjenige, der sich, der praktisch am Rücken des Vordermannes klebt. Und dieser Rücken, das ist die eigentliche Bedeutung von diesem Wort Salah. Und derjenige, der Musalli ist, derjenige, der sich hinter dem Ersten befindet, an seinem Rücken klebt, ja. Und das ist auch, und offensichtlich ist der Zusammenhang deutlich, weil im Gebet steht man normalerweise hinter einem Imam oder hinter anderen Betenden in Reihe und Glied. Ja. Gut. In der Scharia allerdings, das ist die sprachliche Bedeutung, aber in der Scharia hat Salah auch eine Bedeutung. Und Salah bedeutet in der Scharia eine bestimmte Aussagen und Taten, die mit dem Takbir begonnen werden und mit dem Taslim beendet werden. Und so ist jedes Gebet mit definiert. Also so auch das Angstgebet oder das Totengebet, ja, weil das jetzt andere Formen sind als die gewöhnliche Form. Oder auch das Salat al-Kusuf al-Khusuf, das Gebet für Sonnenfinsternis und Mondfinsternis. Alles ist damit abgehandelt. Also bestimmte Aussagen und Handlungen, die mit dem Takbir begonnen werden und mit dem Taslim beendet werden. Takbir Allahu Akbar und Taslim Assalamu Alaikum. Und das Gebet wurde also vor der Hijra noch zur Pflicht gemacht, also in der mekkanischen Zeit. Und zwar fünf Gebete wurden zur Pflicht gemacht. Wissen vorher, war nur das Nachtgebet Pflicht. Vorher war nur das Nachtgebet Pflicht und auch nicht mit bestimmter Anzahl von Raka'at oder so. Und irgendwann mal wurde dann diese fünf Gebete zur Pflicht gemacht und das Nachtgebet wurde zur edlen, freiwilligen Tat gemacht, durch das sich die rechtschaffenen Diener Allahs auszeichnen. Und das Gebet ist also zu fünf verschiedenen Zeiten am Tage Pflicht. Und das also fünf Gebete pro 24 Stunden, pro Tag und Nacht, die bestimmt festgesetzt worden sind. Und die Pflicht sind für jeden Muslim, der Mukallaf ist. Und Taklif oder Mukallaf bedeutet eben jemand, der im vollen Besitze seiner geistigen Kräfte ist und der alt genug ist, der das Pubertätsalter schon erreicht hat. Das ist derjenige, der Mukallaf ist. Und bei manchen Gelehrten, sie machen auch noch eine dritte Sache hinzu, Al-Ikhtiyar, sagen wir ja, dass es frei entscheiden kann, dass er das auch tun will. Oder es frei entscheiden kann, dass er das tun will. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, er ist im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte und zweitens, dass er das Alter erreicht hat. Tayyib. Über dieses Gebet sagte Allah der Erhaben im Koran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban munquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. Ihnen wurde nichts angeordnet, als dass sie Allah alleine anbeten sollen und ihm gegenüber in der Religion aufrichtig sein sollen und das Gebet verrichten sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte an zahlreichen Stellen in seinem edlen Buch: وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, und verrichtet das Gebet. Und Allah sagte auch: قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ. Sprich zu meinen Dienern, die glauben, oder zu meinen gläubigen Dienern, dass sie das Gebet verrichten sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. So sei Allah gepriesen, wenn ihr den Abend erreicht. وَحِينَ تُصْبِحُونَ, wenn ihr den Morgen erreicht. وَلَوْ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Und ihm gebührt das Lob in den Himmeln und auf der Erde und am Abend und wenn ihr den Mittag erreicht. Wenn also diese eine von diesen fünf Gebetszeiten eintrifft, während man das Alter erreicht hat und während man im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist, dann ist es für eine Pflicht, außer für die menstruierende Frau oder die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Diese beide müssen nicht beten und sie holen diese Gebete auch nicht nach, selbst wenn sie rein geworden sind unter Übereinkunft der Muslimen. Und wenn jemand sein Selbstbewusstsein verloren hat, durch zum Beispiel Ohnmacht und Schlafen, gibt es jetzt Meinungsverschiedenheiten und Gelehrten. Wir werden inshallah gleich erwähnen, was die richtige Ansicht darunter ist. Was den Schlafenden angeht, wissen wir, der Schlafende ganz einfach, sobald er sich daran erinnert, das ist die richtigere Ansicht, sobald er sich daran erinnert, dass er sein Gebet verpasst hat, muss er sein Gebet nachholen. Aber das werden wir inshallah noch im Einzelnen noch deutlicher behandeln. Und das Gebet, über das sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةِ. Das Erste, in Bezug auf das der Diener am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet von allen seinen Taten. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Wenn es richtig verrichtet worden ist, dann ist er erfolgreich gewesen und siegreich gewesen oder hat gewonnen. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ. Und wenn es eben nicht richtig verrichtet worden ist, falsch war oder Allah hat es nicht angenommen, dann ist er gescheitert und hat verloren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Und fordere deine Familie auf, dass sie das Gebet verrichten sollen. Übrigens, der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist der Hassan, der ist Sahih bei Tirmidhi und bei An-Nasa'i und auch bei anderen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Moses, a.s., als er ihm gerufen hat, in dem heiligen Tal, hat er zu ihm gesagt: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das betont auch die Wichtigkeit des Gebetes: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Wer ein Gebet vergessen hat, verschlafen hat oder vergessen hat, der soll es beten, sobald er sich daran erinnert. Der Hadith ist bei Muslim. Und das Gebet hat auch die gewaltige Stellung, soweit sogar, dass ein Kleinkind, sobald es 7 Jahre alt geworden ist, auch wenn es noch keine Pflicht ist für ihn und auch nicht bestraft wird, wenn er sein Gebet nicht verrichtet, so soll doch der für ihn Verantwortliche dafür sorgen, dass er das Gebet lernt und anfängt zu verrichten. Und dann wird auch dem Kleinkind und dem Verantwortlichen für das Kind, sein Wali, Belohnung hintergeschrieben, zweifellos. Dann stell dir mal vor, du bringst deinen Kindern das Gebet bei und sie verrichten ihr ganzes Leben lang die Gebete, dann inshallah, hoffen wir bei Allah, dass wir für jedes Gebet belohnt werden, was diese Kinder auch verrichten. Und der Beweis dafür ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, dass er die Belohnung einer guten Tat nicht verloren gehen lassen wird. Er sagte subhanahu wa ta'ala: man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Wer mit einer guten Tat kommt am Tag der Auferstehung, also, der wird sie 10-fach zurückbekommen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm eine Frau hat zu ihm ein Kind gehoben, ein Kleinkind, was noch nicht, also Kleinkind, konnte sie tragen noch. Dann fragte sie: kann dieser auch Hajj verrichten? Also wenn er Hajj verrichtet, hat er dann auch Hajj verrichtet, dieses kleine Kind. Und sagte er: ja, und du bekommst auch Belohnung. Insofern, ein Kleinkind, wenn es mit Hajj verrichtet, bekommt er auch die Belohnung, wie wenn es Hajj gemacht hat. Und wenn der Gesetzgeber sagt, dass man seinem Kleinkind anhalten soll, das Gebet zu verrichten, dann bedeutet das auch, dass man ihn anhalten soll, sich zu reinigen. Weil das eine gehört zum anderen dazu. Und das Gebet hat so eine gewaltige Stellung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'ad ibn Jabal in den Jemen sandte, sagte er, innaka ta'ti qawman ahla kitab, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. So soll das Erste, wozu du sie aufrufst, das Glaubensbekenntnis sein, dass es keinen Gott gibt außer Allah, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. فَإِنَّمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. Und wenn sie dir darin gehorchen oder darin folgen, dann tu ihnen kund, dass Allah ihnen fünf Gebete zur Pflicht gemacht hat. Der Hadith ist bei Bukhari bei Muslim. Und wenn das Kind mit 10 Jahren immer noch nicht betet, dann ist der Verantwortliche sogar dazu angehalten worden, dass er das Kind schlägt, sodass es sein Gebet verrichtet. Denn das ist keine einfache Sache mehr. Du bist verantwortlich für dein Kind, wenn du es nicht richtig erzogen hast. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja, kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyyatih. Jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Und er sagte, der Beweis für diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, ist, dass er sagte, مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. Das heißt, haltet eure Kinder an, das Gebet zu verrichten, wenn sie 7 Jahre alt geworden sind. وضربوهم عليها لعشر. Und schlagt sie, wenn sie 10 Jahre alt geworden sind. Klammer auf, wenn sie nicht verrichten, das Gebet. Klammer zu. وفرقوا بينهم في المضاجع. Und lasst sie dann nicht mehr in den gleichen Betten schlafen. Also trennt die Betten voneinander. Der Hadith ist sahih, erst bei Ahmed und bei Abu Dawud und bei Tirmidhi und auch bei anderen. Und das Gebet darf man nicht hinausschieben. Und das ist eine einfache Sache und eine simple Sache, die jeder von uns kennt, und trotzdem wird leider danach gegengehandelt. Allah sagte, wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. So darf man es nicht einfach später beten. Es sei denn, man fasst Gebete zusammen in den Situationen, in denen man sie zusammenfassen darf, die wir inshallah erwähnen werden, wenn es über die Gebetszeiten geht. Und aber jetzt zum Beispiel ein Gebet bei Nacht tagsüber zu verrichten oder ein Gebet tagsüber und zur Nachtzeit zu verrichten, das gibt es überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Oder dass man zum Beispiel alle Gebete irgendwie zur gleichen Zeit verrichtet. So etwas gibt es überhaupt nicht. Und das Fajr-Gebet darf man überhaupt nicht verschieben oder vorziehen. In gar keinem Fall. Selbst wenn man unrein gewesen ist. Aber wie gesagt, das muss man noch detaillierter unterscheiden. Das mit der Unreinheit oder also wenn man Junub ist oder es wie Unreinheit an sich hat oder Kleidung oder ähnliches oder kein Wasser hat, das muss man noch deutlich unterscheiden, wie wir auch teilweise schon gemacht haben im Kapitel über die Reinheit. Das Gebet wird von manchen kranken Leuten nicht verrichtet, wenn sie im Krankenhaus sind. Sie sagen, ich kann nicht das Gebet verrichten, weil ich krank bin, Beinbruch oder ähnliches. Und sie sagen, wenn ich dann inshallah gesund bin, aus dem Krankenhaus raus bin, dann werde ich meine Gebete nachholen. Und insofern verrichten sie ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit. Und das ist ein gewaltiger Fehler. Hätten sie nachgefragt, wäre ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen. Sondern was die Pflicht ist, die Pflicht eines solchen Menschen ist, dass er seine Gebete so verrichtet, wie er sie verrichten kann. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und wenn jemand zum Beispiel die Qibla nicht anpeilen kann, dann kann er die Qibla eben nicht anpeilen. Und wenn ihm keiner dabei helfen kann, kann ihm dabei keiner helfen. Und dann verrichtet er das Gebet so, wie er kann. Und Allah nimmt dieses Gebet inshallah an. Und er muss sein Gebet auch nicht nachholen. Und er muss es verrichten. Er kann nicht sagen, ich verrichte es später. Dann, liebe Geschwister, sagt der Sheikh al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala, soll man denjenigen, der sein Gebet nicht verrichtet, soll man ihm aus dem Weg gehen und ihn nicht begrüßen und möglichst kundmachen unter den Menschen, dass diese Person nicht betet, auf dass er bereut und umkehrt und seine Gebete verrichtet. Und damit man den Menschen zeigt, wie wichtig dieser Glaubenspfeiler ist und dass es ein Bestandteil unserer Religion ist. Und dass es der Unterschied ist zwischen demjenigen, der ein Muslim ist und demjenigen, der eigentlich ein Kafir ist. Das ist eigentlich der Unterschied. Die einen beten, die anderen beten nicht. Allah subhanahu wa ta'ala an. طيب. Dann, was ich vorhin gesagt hatte, ist mit der Ohnmacht. Über den Schlafenden haben wir geredet. Manche Gelehrte sagen, derjenige, der in Ohnmacht gefallen ist, mit dem verhält es sich genauso wie mit demjenigen, der verschläft und schläft. Beide sind nicht ansprechbar, beide sind nicht im Besitz der geistigen Kräfte, sondern sind abwesend, und beide verrichten ihre Gebete nach, sobald sie aufgewacht sind. Das ist eine Ansicht. Das heißt, nach dieser Ansicht, selbst wenn jemand 3 Wochen lang im Koma läge, müsste er 3 Wochen lang seine Gebete nachholen. Und wenn es mehr ist, mehr. Wenn es weniger ist, dann weniger. Und sie stützen sich auf die Überlieferung über Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, der einmal in Ohnmacht fiel, von der Dhuhr-Zeit bis zur Isha-Zeit, und dann holte er alle seine Gebete in der Nacht nach. Von der Dhuhr-Zeit bis Isha-Zeit holte er dann alle seine Gebete bis zum Isha nach. Aber Imam al-Shafi'i, rahimahullah, und al-Bayhaqi, rahimahullah, haben beide gesagt, dass diese Überlieferung daif ist, schwach ist. Und aber sie stützen sich nicht nur auf diesen Hadith oder diese Überlieferung, das Hadith im Mawquf, der Hadith, der nicht über den Propheten überliefert, sondern über den Sahabi. Und sie stützen sich auch auf den Qiyas. Sie sagen, jemand, der in Ohnmacht ist oder in Koma ist, ist genauso wie jemand, der schläft. Beide verpassen und kriegen es nicht mit. Tayyib. Und das ist auch die bekannte Ansicht unter den Hanbaliten. Die nächste Ansicht ist, dass man die Gebete nicht nachholt. Einfach nicht nachholt. Und Imam Abu Hanifa rahimahullah machte einen Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten. Er sagte, wenn es 5 Gebete sind oder weniger, dann muss man die Gebete nachholen. Und wenn es mehr als 5 Gebete sind, braucht man die Gebete nicht mehr nachzuholen. Und die richtigste Ansicht ist, dass man seine Gebete nicht nachholt. Denn der Qiyas ist nicht möglich zwischen dem Schlafenden und dem Koma und Ohnmacht. Warum? Weil Qiyas bedeutet, du machst einen Analogieschluss zwischen 2 gleichen Situationen. Sagst du, wenn die eine Sache dieses Urteil erhält und der andere ist genauso, dann erhält er genau das gleiche Urteil. Ist nicht möglich in diesem Fall, wenn manche Gelehrte ein, indem sie sagen, dass der Schlafende, wenn man wollte, könnte man ihn wecken. Aber derjenige, der in Ohnmacht gefallen ist, man kann ihn nicht wecken. Insofern ist es nicht der gleiche Fall. Man kann keinen Qiyas machen. Und der weitere Beweis ist, dass Ibn Umar, radiallahu anhuma, ihm ist es auch passiert, dass er in Ohnmacht gefallen ist, 3 volle Tage lang, und er hat nichts davon nachgeholt. Ibn Umar, radiallahu anhuma, hat 3 Tage lang war in Ohnmacht und hat nichts davon nachgeholt. Und der Hadith ist von Al-Bayhaqi al-Sahih eingestuft worden, und er ist auch überliefert worden bei Ad-Darqutni und Abdur-Razzaq in seinem Musannif. Das sind Quellen. Also Abdur-Razzaq in seinem Musannif ist eine Hadith-Quelle, und genauso wie Ad-Darqutni, Ad-Darqutni ist auch eine Hadith-Quelle, und genauso wie Abu Dawud und Ahmad, sein Musnad und andere, viele, zahlreiche andere Bücher. Aber wenn jemand sein Bewusstsein verliert durch Betrunkenheit, durch Alkoholismus zum Beispiel, dann muss er bei allen 4 Rechtsschulen sein Gebet nachholen. Denn das ist passiert durch seine eigene Tat. Also behandelt man ihn nicht so wie jemand, der in Ohnmacht gefallen ist, aufgrund von anderen Gründen. Also wenn jemand Alkohol trinkt und dadurch in Ohnmacht fällt, muss er seine Gebete nachholen. Tayyib. Das gilt auch für alle anderen, wenn man selber verursacht. Das selbst verursachte. Tayyib. Wenn die Zeit fast vorbei ist, wenn man ein Gebet verrichten möchte, das ist ein Thema, das wir inshallah hinausschieben, aber warum wird das jetzt hier nur sporadisch erwähnt? Damit man die gewaltige Stellung des Gebetes zeigt. Also wenn man zum Beispiel die Gebetzeit läuft fast ab, dann sagen nach manchen Gelehrten, sagen sie dann, du verrichtest dein Gebet, selbst wenn du kein Wasser hattest. und verrichtest dein Gebet. Und selbst wenn du wüsstest, du bekommst, danach würdest du Wasser bekommen, du hast jetzt kein Wasser, also verrichtest du dein Gebet. Und du musst auch dein verrichten. Wenn du kein Wasser hast, und du kannst keine Therme machen, musst du dein Gebet verrichten. Haben wir schon erwähnt. Faqul Tahurain heißt das. Und wenn der beide Methoden der Reinheit nicht zur Verfügung hat, dann muss sein Gebet verrichten. Selbst wenn er wüsste, inshallah, Viertelstunde nach dem neuen Gebetszeit, wird jemand kommen unterwegs, weil er mich schon angerufen hat, über das Handy. Aber trotzdem, du musst dein Gebet zur richtigen Zeit verrichten, so Allah es dir aufgetragen hat. Genauso, wenn man eine Angelegenheit, aber wenn man so viel Angst hat, dass man nicht einmal mit dem Herzen beten kann, dann sagt der Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dass man sein Gebet nach der Zeit verrichten darf. Also wenn man so viel Angst hat, dass man überhaupt nicht klaren Gedanken fassen kann, sein Gebet verrichten kann, selbst in einer anderen, selbst anders, selbst nur im Sitzen oder Liegen, dann darf man sein Gebet erst später verrichten. Und der Beweis dafür ist, sagt er, was einmal passiert ist, unter anderem bei der Grabenschlacht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da hat er sein Asr-Gebet erst zur Maghrib-Zeit verrichtet. Da hat er sein Asr-Gebet erst zur Maghrib-Zeit verrichtet. Und er legt das so aus, dass man während einer Schlacht schlecht gleichzeitig beten kann und man wird nicht mit ruhigem Herzen also bei der Sache sein können, während man kämpft. Insofern sind die Situationen drei: entweder man ist in Sicherheit, man verrichtet sein Gebet, oder man befindet sich in der Phase, wo man Angst hat, dass man angegriffen wird, dann kann man sein Angstgebet verrichten, Salatul Khauf. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann verrichtet man sein Gebet, sobald man sein Gebet verrichten kann. Und Allah legt niemandem mehr auf, als er verrichten kann. Oder genauso, wenn es Notwendigkeit, Brandgefahr, oder du jemanden siehst, der ertrinkt und du musst ihn retten, auch in diesen Fällen betest du dein Gebet danach. Und es kann nicht sein, dass du dein Gebet verrichtest und dann die Person ertrinkt. Oder dass du mit dem Gedanken ganz woanders bist, ja, weil du gerade noch dein Gebet nicht verrichtet hast. Tayyib. Dann die letzte Thema für heute, aber auch ein wichtiges Thema, und zwar über denjenigen, der sein Gebet nicht verrichtet. Erstens einmal, jemand, der seine Gebete nicht verrichtet, gemeint ist damit alle seine fünf Gebete, wenn man dann über dieses Thema redet. Also wenn jemand ein Gebet von fünf oder zwei oder drei oder vier Gebete nicht verrichtet, diese Person behandeln wir immer noch als einen Muslim. Aber wenn jemand seine Gebete, alle seine fünf Gebete nicht verrichtet, dann bezeichnen wir ihn als einen Kafir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn so beschrieben hat. Und warum haben wir gesagt, also 1 und 4 ist eine Sache, und wenn er 5 Gebete nicht verrichtet, ist eine andere Sache, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam geredet hat über denjenigen, der sein Gebet unterlässt. Und du hast dein Gebet erst unterlassen, wenn du alle 5 Gebete nicht verrichtet hast. Ansonsten hast du deine Gebete noch nicht alle unterlassen. Tayyib. Und die Beweise dafür sind aus dem Koran. Zunächst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie also bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Glaubensbrüder. Wenn sie bereuen, also den Islam annehmen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Glaubensbrüder. Und dieser Vers ist zu der Tauba, Vers Nummer 11. Frage, dieser Hadith, diese Ayah, beinhaltet das Gebet und die Zakat. Insgesamt also drei Voraussetzungen. Tauba, vom Schirk, das Gebet und die Zakat. Wieso haben wir gerade, wenn wir diesen Vers benutzen als einen Beweis dafür, dass man bei Unterlassung des Gebetes ungläubig ist, dann müssen wir auch sagen, dass er für die Unterlassung des Zakat auch ungläubig ist. Und das ist in der Tat auch eine Ansicht von Imam Ahmad rahimahullah gewesen. Aber der Grund, warum wir bei Zakat einen Unterschied machen, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam über denjenigen, der seine Zakat nicht entrichtet hat, er sagte über ihn, dass er am Tag der Auferstehung, an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist, bestraft werden wird für diese Zakat, die er nicht bezahlt hat. Und dann, danach sagt er, ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. Und danach wird er sehen, wo sein Weg hingeht, entweder ins Paradies oder in die Hölle. Und weil der Prophet auch seinem Pierre Unterschied gemacht hat, beweist das, dass die bloße Unterlassung der Zakat nicht jemand zum Kafir macht. Denn sonst hätte er nicht gesagt am Ende, dann sieht er, ob sein Weg am Ende zum Paradies führt oder in die Hölle führt. Okay? Weil der, wenn er ungläubig wäre, dann gäbe es nur die Möglichkeit, in die Hölle zu gehen. Tayyib. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es also unterlässt, ist ungläubig. Also das heißt, der Unterschied zwischen uns Muslimen und ihnen Ungläubigen ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. فقد كفر. Und hier könnte man einwenden und sagen, es bedeutet, der hat Kufr begangen. Der hat Kufr begangen. Du hast wortwörtlich. Und manche sagen, das bedeutet, er hat eine Sünde begangen. Kufr, weil wir wissen, zweifellos, Kufr gibt es mehr als eine Stufe. Es gibt einen großen Kufr und einen kleinen Kufr. Ein großer Kufr, der fliegt, dadurch fliegt man aus dem Islam raus. Kleinen Kufr nicht. Weil der Professor hat auch gesagt, dass das Bekämpfen eines Muslims ist eine Form von Kufr, hat er gesagt. Ja? Oder er sagt, das Streiten über den Koran ist eine Form von Kufr. Aber dadurch wird man nicht ungläubig. Das ist eine Form des kleinen Form des Kufr. Genauso, wenn man nicht richtet nach dem, was Allah gesagt hat, ist eine kleine Form des Kufr. Ja? Aber dadurch wird man noch nicht ungläubig durch diese Tat an sich. Und was uns beweist, da heißt es ganz klar, dass auch hier der große Kufr gemeint ist, ist, wie heißt es, der Vers, den wir vorhin gelesen haben. Und zweitens, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Zwischen dem Menschen und dem Schirk und dem Kufr steht das Gebet. Oder steht die Unterlassung des Gebets. Ist die Unterlassung des Gebets. Also wer unterlässt, er ist ungläubig oder ein Muschrik. Und der Hadith ist bei Ahmad und bei Muslim. Und hier hat er gesagt, Al-Shirk, der Schirk, und Al-Kufr, also der Kufr. Ja, also es kann es nicht mehr sein, dass es eine kleine Form des Kufr ist, gemeint ist. Also nicht Kufrun, sondern Al-Kufr. Des Weiteren sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda, la hazza fil Islam liman taraka as-salah. Wer sein Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Wer das Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam nichts mehr gemein. Oder wie man es auch möchte, übersetzen möchte. Hadith ist bei Malik, also Hadith ist Maquf. Hadith bei Malik und Ibn Abi Shaybah und Al-Bayhaqi und Al-Haythami sagte, der Hadith ist sahih und auch andere. Dann einer der starken Belege dafür ist die Aussage von Abdullah ibn Shaqiq, und er ist einer der Tabi'in. Er sagte eine interessante Aussage. Er sagte: "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah." Oder kufrun ghayra as-salah. Er sagte, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ach, er ist ein Tabi'i, ja, er berichtet über die Generation nach den Sahaba. Also die Tabi'i sind die Generation, die Sahaba gesehen haben oder einen Teil von ihnen gesehen haben. Er sagte, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die Unterlassung keiner Tat als Kufr angesehen, außer dem Gebet. Ja, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die Unterlassung keiner Tat als Kufr angesehen, als Unglaube angesehen, außer dem Gebet. Und deswegen kann hier überhaupt nicht gesagt sein, das kleine Kufr. Überhaupt nicht. Weil die Form von kleinen Kufr gibt es viel. Jede Sünde ist eine Form von kleinen Kufr. Jede Sünde ist im Grunde eine kleine Form von Kufr. Ja, der Hadith ist sahih bei Tirmidhi und bei Al-Hakim. Und Al-Nawawi, rahimahullah, sagt, der Hadith ist auch sahih. Dann sagte Ishaq ibn Rahuya, rahimahullah, einer der großen Fuqaha, ma zal al-nas min ahd as-sahaba yaqulun inna tarika as-salati kafir. Er sagte, die ganze Zeit schon, oder schon immer, seit der Zeit des Propheten, seit der Zeit der Sahaba, haben die Menschen immer schon gesagt, wer sein Gebet nicht verrichtet, ist Kafir. Der Hadith bei Al-Muhalla im zweiten Band, Seite 242 und 243. Al-Muhalla ist ein Buch von Ibn Hazm, rahimahullah. Ein Einwand von denjenigen, die sagen, dass gemeint ist das Leugnen. Also manche Leute sagen, gemeint ist nicht, dass man sein Gebet nicht verrichtet, sondern gemeint ist, man leugnet. Die Mehrheit der Gelehrten, die Mehrheit der Fuqaha sagen, wer sein Gebet nicht verrichtet und trotzdem glaubt, dass es Pflicht ist, ist Muslim. Und sie sagen, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man das Gebet unterlässt, ist man Kafir, gemeint ist, wer es leugnet. Und dieser Einwand, der ist offensichtlich nicht richtig, weil Weil der Prophet Sassam hat nicht gesagt, wer es leugnet, sondern er hat gesagt, wer es unterlässt. Und wenn er gesagt hat, wer es unterlässt, dann meinte er, wer es unterlässt. Wenn er sagen wollte, wer es leugnet, hätte er gesagt, wer es leugnet. Und des Weiteren, wer es leugnet, ist sowieso kein Muslim. Das wissen wir schon vorher. Wir wissen schon vorher, dass wer den Gebetspflicht leugnet oder das Gebet leugnet, ist kein Muslim. Deswegen, was für einen Sinn haben dann die Hadithe noch? Außerdem hat er sowieso gesagt, wer es unterlässt. Gut. Um das Kapitel nicht zu sehr auszuweiten, sagen wir Folgendes. Manche Leute sagen, es gibt oder finden Hadithe, es gibt auch andere Hadithe, die ich jetzt nicht hier erwähnen werde, die darauf hinweisen, dass die Unterlassung des Gebetes nicht Kufr ist. Also nicht große Form Kufr ist. Unter anderem Hadithe über die Schafa'a am Tag der Auferstehung. Aber die Frage, die wir erstmal stellen, ist, hier in dem Hadith sagt der Prophet, zwischen dem Menschen und Kufr und Schirk ist die Unterlassung des Gebetes. Gibt es einen so deutlichen Hadith wie dieser Hadith, der besagt, dass die Unterlassung des Gebetes, dass man da immer noch Muslim ist? Gibt es Hadith, die so etwas sagen, so in deutlichen Formen, wie es Hadithe gibt, die einen als Ungläubigen bezeichnen, wenn man sein Gebet nicht verrichtet? Die Antwort ist nein. Es gibt nur Hadith, die darauf hinweisen. Und wenn es nur Hadithe gibt, die darauf hinweisen, dann kann man nicht sagen, dass die Hadithe sich widersprechen. Und man muss die Mutashabihat Hadithe, das heißt die Hadithe, die mehrdeutig sind, im Kontext der Hadithen verstehen, die eindeutig sind. Und das ist genauso wie im Koran. Die Hadithe oder die Verse, die mehrdeutig sind, die mehr als eine Bedeutung beinhalten, wie verstehe ich sie, woher weiß ich, was die richtige Bedeutung ist? Ganz einfach, indem ich sie so verstehe, im Lichte oder im Blickwinkel der deutlichen Verse und der deutlichen Hadithe. Und insofern, das muss ich auch, weil die Hadithe widersprechen sich nicht. Und die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen sich auch überhaupt nicht. Wenn jemand sein Gebet nicht verrichtet, dann wird er entweder nach der einen Ansicht einfach hingerichtet, weil der Prophet sagte, man baddala dinahu faqtuluhu. Wer seine Religion ändert, den bringt um. Und wenn man seine Religion nicht ändert, dann ist man eben ungläubig geworden. Also ich meine, wenn man ungläubig geworden ist, hat man seine Religion geändert. Und die zweite Ansicht ist, dass er 3 Tage lang, aufgefordert wird zu bereuen, um sein Gebet zu verrichten. Und die dritte Ansicht ist, dass der Imam wählen darf. Wenn er der Meinung ist, dass die Person direkt hingerichtet werden sollte, dann wird sie, wenn er meint, ist, dass man ihn erstmal aufrufen soll zum Islam, wird er zum Islam aufrufen, dass die Ansicht, die Scharia al-Amin bevorzugt. Und allerdings unabhängig von dieser Thematik, unabhängig davon, ob er Muslim ist oder nicht Muslim ist, nach 3 Tagen wird er nach der Mehrheit der Gelehrten hingerichtet. Also außer bei Imam Hanifa rahimahullah wird er mit anderen Gelehrten alle hingerichtet. Bei Imam Hanifa rahimahullah, er ist der Meinung, dass er eingesperrt wird und so lange eingesperrt wird, bis er betet oder stirbt. Bis er betet oder eben gestorben ist, im Gefängnis eben gestorben ist. Was macht man, wenn die Gefängnisse gefüllt sind? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Das ist übrigens im Gebet, ne? Aber die Gelehrten machen einen Unterschied zwischen dieser Form von Kufr oder wenn man den Propheten sozusagen beleidigt. Wenn man den Propheten sozusagen beleidigt, dann gibt es keine Taube. Überhaupt keine. Warum? Weil die Rechte der Menschen, wenn man ein Recht eines Menschen verletzt hat, dann muss man die Person um Vergebung bitten. Und unser Prophet ist dann schon gestorben. Also kann er nicht mehr vergeben. Und wir wissen nicht, dass er den Leuten vergeben hat, die ihn beleidigen. Wissen wir nicht. Und dass dies eine Form von Ridda ist, also Form von Abfall des Glaubens ist, man den Propheten sozusagen beleidigt, wissen wir. Und insofern, weil der Prophet sozusagen schon gestorben ist, machen wir einen Unterschied zwischen jemandem, der Allah beleidigt, oder den Propheten beleidigt. Jemand, der den Propheten beleidigt, hat keine Taube. Also gemeint ist in diesem Leben. Wenn er wirklich Allah sich Räufer zugewendet hat, dann natürlich kann sein, dass Allah ihm vergibt. Wissen wir, Allah macht, was er will. Aber wenn er Allah beleidigt hat, subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns davon bewahren, und das ist keine Sache, die nicht passiert, leider, dann heißt es, wir wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, wer sich ihm Räufer zuwendet, ihm vergibt er. Wir wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass dem vergibt er, subhanahu wa ta'ala. Und warum haben wir einen Unterschied gemacht zwischen, weil Allah ist Allah und der Prophet ist ein Mensch. Und genauso bei den Menschen, wenn du jemanden absichtlich umgebracht hast und die Familie beharrt darauf, dass du dass du aus Wiedervergeltung hingerichtet wirst, dann, selbst wenn du Tag und Nacht bereust, selbst wenn Tag und Nacht bereust, wenn sie auf ihr Recht bestehen, hast du keine Möglichkeit, davon wegzukommen. Wie gesagt, das ist beim absichtlichen Mord. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß natürlich am besten Bescheid. Und einer der, zum schönen Abschluss habe ich leider noch nicht erwähnt, einer der stärksten Belege auch wiederum, die dafür beweisen, dass derjenige, der sein Gebet verrichtet, kein Muslim ist, ist übrigens auf allen Sachen findet man auch Antworten und Gegenantworten und so. Ja? Aber auf diese Sache habe ich bis jetzt noch niemanden gehört, der eine Antwort darauf gefunden hat. Also auch, ich habe auch schon gelesen, also Sheikh Al-Albani rahimahullah ist einer derjenigen, die der Meinung sind, dass wer sein Gebet nicht verrichtet und trotzdem noch daran glaubt, er sagt, er ist Muslim. Er sagt, er ist Muslim. Ja? Er ist einer von den wenigen bekannten Gelehrten heutzutage, die Gelehrten der Salaf, die diese Ansicht vertreten. Tayyib. Aber ein Beleg ist der folgende. Der Hadith ist bei Muslim und auch teilweise ein Teil der drei Versionen auch bei Bukhari. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden war über die Herrscher, die ungerechten Herrscher, ob wir sie bekämpfen sollen oder nicht. Dann sagte dieser eine Sahabi, sagte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, ala nuqatiluhum, sollen wir sie nicht bekämpfen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la, ma lam taraw kufran bawaha, indakum fihi min Allahi burhan. Nein, nicht solange ihr keinen offenkundigen Kufr von ihnen wahrnehmt, bei dem ihr einen klaren Beleg von Allah subhanahu wa ta'ala habt. Nochmal. Nein, also bekämpft sie nicht, die Herrscher, ungerechten Herrscher, solange ihr nicht von ihnen ein klares Zeichen seht, was auf Kufr hinweist, bei dem ihr einen Beweis von Allah habt. Das ist ein Beweis, dass diese Handlung, wenn man sie nicht tut oder tut, dann ist es Kufr. Unglauben. Wie zum Beispiel, wenn ihr anfängt, andere anzubeten außer Allah. Das ist ein deutliches Beispiel. In dieser Hinsicht, in dieser Überlieferung, hat er das so gesagt, in einer anderen authentischen Überlieferung, auch bei Muslim, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fikum us-salah. Nein, solange sie unter euch nicht die Gebete verrichten. Nein, solange sie unter euch nicht die Gebete verrichten, also solange sie ihre Gebete unter euch verrichten, habt ihr keinen Beweis dafür, dass sie ungläubig sind. Und in einer anderen Version sagt, damit keiner sagt, also unter uns oder so, weiß ich, auf welche Ideen man da kommen könnte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la ma sallu, nein, solange sie beten. Solange sie beten, bekämpft sie nicht. Und es ist bekannt, dass das eine das andere erklärt, weil es ist ja die gleiche Situation. Einmal ist das überliefert, einmal ist das überliefert, das eine erklärt das andere. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith klar deutlich gemacht, dass ein offenkundiges Zeichen für Unglaube ist die Unterlassung des Gebetes. Ist die Unterlassung des Gebetes, und die Hadith sind alhamdulillah alle authentisch bei Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.